Kapitel 11 Wortbildung Nomen Übung 4 Wer ist das? Lösen Sie die Übung mündlich oder schriftlich. Beispiel A. Er pflegt Kranke. Der Pfleger. A. Er pflegt Kranke. Der Pfleger. B. Er malt. Der Maler. C. Er hat Physik studiert. Der Physiker. D. Sie fährt ein Auto. Die Fahrerin. E. Sie tanzt. Die Tänzerin. F. Sie macht viel Sport. Die Sportlerin.